keinem anderen mehr. Du machst mir sonst mein Herz so schwer, vom ersten Augenblick warst du mein großes Glück. Und jedes liebe Wort von dir und jeder Kuss gehört nur mir. Tanz nur mit mir allein, dann kann ich glücklich sein. Ganz einfach nicht sehen, wenn du dich an andere schmiegst. Mir ist dann, das musst du verstehen, fast so, als ob du mich betrügst. Tanz doch mit keinem anderen mehr, du machst mir sonst mein Herz so schwer. Vom ersten Augenblick warst du mein großes Glück. Und jedes liebe Wort von dir und jeder Kuss gehört nur mir. Tanz nur mit mir allein, dann kann ich glücklich sein. Jedes liebe Wort von dir und jeder Kuss gehört nur mir. Tanz nur mit mir allein, dann kann ich glücklich sein.